Tischthema Nummer 2 zu Tisch Dr. Matthias Möller. In dieser Sendung geht es um lokalen Bürgerjournalismus und wie man mit User-Generated Content Geld verdient. Unser Gast ist Dr. Matthias Möller, der in 17 bayerischen Kleinstädten das lokale Stadtmagazin My Heimat herausgibt. Die Inhalte werden von ehrenamtlichen Bürgerreportern beigesteuert. Sein Verlag lebt vom Anzeigenverkauf. Wir haben jetzt eine Webseite, die eigentlich als Dachmarke für alle Magazine fungiert, die wir haben. Mhm. Also wir hatten früher auch für jedes einzelne Magazin eine Homepage, die dann gersthofer.de hieß, günzburger.de und so weiter. Sehr regional, aber da kriegt man irgendwann die Krise, wenn man 20 verschiedene Internetportale hat, die zwar technisch gesehen hinten auch zusammengelaufen sind. Das war jetzt nicht wirklich eins zu eins immer ein eigenständiges System, sondern es war schon technisch, die Basis hinten war gleich, aber von der Pflege, vom Aufwand ist es einfach extremst zäh. Man kann sich das jetzt vorstellen als Blog für eine Stadt, wo jeder mitschreiben kann. Okay. Ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Ich habe eine Seite, da laufen alle Inhalte rein, jeder kann sich anmelden. Also es wird keiner ausgeschlossen, es wird auch kein Inhalt per Definition ausgeschlossen. Mhm. Ich kann mich anmelden, ich kann einen Artikel schreiben, der ist auf der Webseite. Und die erste Ansicht ist eben die chronologische Sortierung. Wir haben dann weitere Sortierungsfunktionen natürlich. Aber der ist erstmal auf der Webseite. Genau. Aber diese Webseite ist auch gleichzeitig unser Redaktionssystem. Okay. Also wir haben eben dann diesen Schritt gemacht, dass wir gar nicht mehr differenzieren zwischen Redaktionssystem, Webseite und dergleichen, sondern auch unsere Redakteure, die ja eigentlich keine Vollredakteure sind, weil sie kaum selbst schreiben, sondern eher moderieren, die Leute zu anregen, Inhalte zu schreiben, schauen, dass die Inhalte in der richtigen Form kommen, redigieren, also eigentlich eine Moderationsfunktion mehr oder weniger übernehmen. Die arbeiten auch nur mit diesen Webseiten. Da kann man dann, was du auch gefragt hast, wie man sich das vorstellen kann, was passiert dann hinten im Heft, weil die Schnittstelle zum Print ist natürlich eine zentrale. Ja, klar. Und wir machen das Ganze per XML. Mhm. Man kann auf der Seite dann eine XML-Version von diesem Beitrag erstellen und der läuft dann automatisiert direkt in die Printvorlage rein. Mhm. Okay. Weil InDesign da die schöne Funktion bietet, XML zu importieren. Und wir haben also das Heft als leere Vorlage vorliegen. Mhm. Und ich muss dann nur noch sagen, lad mir diesen Artikel rein und dann kommt direkt die Überschrift, die URLs von dem Artikel, die User, der es geschrieben hat mit seinem Bild, mit seinem Namen, der Text selbst, die Bilder kommen alle an die richtige Stelle. Ach, das ist schon vordefiniert und das zieht sich dann aus einem... Aus dem XML-File direkt rein. Das heißt, ich habe für das Layout der Seite, das passiert auf Knopfdruck. Die Head geht rein, der Lauftext. Das geht alles per Knopfdruck rein. Das Problem ist nur, dass die Textlänge wahrscheinlich noch redigiert werden muss, oder? Aber das macht der Redakteur schon vorab. Also der schaut eben, was ist das für ein Artikel? Ist der Wert für eine halbe Seite? Mache ich den auf eine Doppelseite? Ist es vielleicht nur eine kurze Randnotiz? Mhm. Und dann kann er sagen, die Maske hat so und so viele Bilder, so und so viele Zeichenzahlen, die finde ich schön für den Artikel. Und dann muss er es eben entsprechend einfach auswählen. Das heißt, es gibt sozusagen innerhalb des Redaktionssystems das nochmal sozusagen eine... Also in der Vorstellung sozusagen, das ist das, was der User sieht, das nächste ist das, was der Redakteur sieht und da zieht sich sozusagen die Inhalte von der einen Seite, bearbeitet sie und dann kommt sie zum Leser. Genau, wobei die Inhaltsbearbeitung meistens noch direkt mit den Usern abgesprochen wird. Okay, also die werden... Wenn jetzt der Artikel massiv gekürzt wird oder verändert wird, dann spricht man nochmal kurz mit dem User und sagt, schau dir mal an, der Artikel wird so und so erscheinen. Also ist es auch in Zukunft geplant, dass der User das selbst machen kann? Also dass man ihm sagt, dein Artikel wurde ausgewählt fürs Print, wir wollen ihn in der und der Form veröffentlichen, mach bitte die Anpassungen. Aber so, das heißt, per se, wenn ich einen Artikel schreibe, erstmal fürs Web, ist der nicht automatisch, wird der ins Heft gehoben, sondern das behaltet ihr euch noch vor, die Auswahl zu machen, was es wert ist, ins Heft zu bringen und was nicht. Also wir haben sogar auch jetzt zu dem frühen Zeitpunkt, wo das Projekt läuft, deutlich mehr Beiträge, als wir Artikel ins Heft nehmen können. Es sind auch nicht immer nur thematische Beiträge, die, weil es ist ja ein Regionalmagazin, die jetzt für ein Regionalmagazin genau passend sind, sondern es wird über alles geschrieben. Sag doch nochmal was zu der Altersstruktur der Nutzer. Das ist eigentlich sehr interessant, weil in diesem ganzen Web 2.0-Gedöns, was gerade läuft oder was ja auch sehr, also die Netzwerke stehen ja sehr gerade, sehr, sehr stark in der Aufmerksamkeit. Bei uns ist es so, dass wir eigentlich eine Altersstruktur haben von ganz grob 30 bis 65, 25 bis 65. Ganz wenige Teenies, die sich auf der Plattform tummeln, weil wir auch von der Ausrichtung die Plattform ganz klar auf Inhalte ausgelegt haben. Ja, klar. Das ist unser erster Zugang. Wenn ich jetzt auf StudiVZ gehe oder Lokalisten, dann ist der Mensch der erste Zugang. Also das dreht sich hauptsächlich auch bei Xing. Das ist Hauptsache Netzwerk und wir haben auch ein Netzwerk drin, weil das Netzwerk wichtig ist, um Inhalte zu veredeln und aufzuwerten. Mhm. Wo wir schon bei den Inhalten sind, wie sind die Textqualität? Ist das brauchbar? Müsst ihr da viel noch umbauen, also eure Redakteure, oder geht das fast eins zu eins ins Blatt? Wir versuchen da möglichst wenig zu ändern dran. Okay. An den Inhalten. Die Qualität ist unterschiedlich, muss man ganz klar sagen. Mhm. Es gibt User, die sich mehr aufs Fotografieren verstehen und auch Text, wenn sie einschreiben, eher kurz halten oder dann nicht aus journalistischer Sicht hochrangig. Es gibt Leute, die sehr, sehr gut schreiben können, die vielleicht früher mal Redakteur für die Wochenzeitung waren, für den Donaukurier. Wir haben einen, der sehr, sehr aktiv ist und auch für eine Zeitung schreibt und die Berichte aber bei uns einstellt, sodass wir sie auch nutzen können. Also im Vergleich zu einer Lokalredaktion, wie würdest du die Textqualität einschätzen? Gleichwertig? Gleichwertig, ja. Ja? Mhm. Das liegt aber auch an der Textqualität von Lokalredaktionen. Ja, ich wollte gerade sagen, also die Messlatte ja, ist... okay, aber ich meine, das ist ja der direkte Wettbewerb. Ja, von daher. Es sind ja Leute, die es professionell oder... Das ist kein Schreiflicht. Oder es ist kein... Also es gibt Leute, die sehr, sehr gut schreiben. Ja. Weil die... Also wir haben einen User, der schreibt fast nur in Gedichtform. Mhm. Und jetzt nicht nur die Gedichte, die er geschrieben hat, die er einstellt, sondern er schreibt auch Kommentare in Gedichtform. Also wenn er einen anderen Artikel kommentiert, dann macht er das öfters mal in Gedichtform. Das ist doch geil. Und das ist also... Ja, sowas müsste... Der müsste eigentlich so eine regelmäßige Kolumne bekommen. Aber ihr könnt nicht rubrizieren, ne, weil ihr kein Themensetting in dem Sinne habt. Doch, haben wir schon. Also ihr habt eine Rubrizierung. Mhm. Okay. Weil man kann, das ist wiederum die nicht Kompromisse würde ich es gar nicht nennen, aber man muss differenzieren zwischen dem Medium Online und dem Medium Print. Mhm. Das sind einfach zwei unterschiedliche Medien, die kann ich nicht in einen Topf schmeißen. Online sage ich, ich habe Such- und Filterkriterien wie Tags, wie Gruppen, Nutzer, neueste Inhalte, meistgelesene und so weiter. Ja. Print ist einfach ein statisches Medium und dem muss ich Rechnung tragen, indem dass ich dem Leser ein stabiles, nachvollziehbares Format an die Hand gebe. Mhm. Also wo er weiß, ich schlage es auf, dann kommt auf Seite 2 das Editorial, auf Seite 3 der Inhalt. Beispielsweise, wenn ich von hinten aufschlage, komme ich auf der vorletzten Seite in den Veranstaltungskalender rein, habe dann den Kulturteil danach und da gibt es immer irgendwie einen Menschen vor Ort, der vorgestellt wird und dass sich langsam so ein Profil rausbildet. Aber diesen Menschen vor Ort muss ja immer jemand vorstellen. Genau. Das ist auch so. Und da verlasst ihr euch drauf, oder? Nee, da verlassen wir uns natürlich nicht drauf, weil ja. Das können wir vielleicht in 5 Jahren, wenn sich das eingebürgert hat, dass die Leute auch wissen, ich kann einen Menschen vorstellen, ach, da könnte ich doch mal den vorstellen, weil das finde ich interessant. Ja. Wir arbeiten da mit verschiedenen zusammen. Es gibt entweder Leute vor Ort, die sich sofort verbinden, sagen, finde ich interessant, mache ich. Ich will gerne Leute porträtieren, interviewen und so weiter. Porträtieren dann auch immer die Leute? Genau. Okay. Habt ihr Autorenzeilen dann oder kommen die hinten in der Redaktion dann? Werden die auch mit Namen genannt? Also ich habe auch ein paar Magazine dabei, also ich kann das gerne mal, gerne mal zeigen. Weil das ist natürlich schön, wenn du oben dann deinen Namen liest und in der Schule zeigen kannst, dass du da so geschrieben hast. Alle mit Bild. Alle mit Bild? Ja. Natürlich, also das ist ja Ehrensache. Das haben wir denn dabei. Ich habe heute einen schönen. Entschuldigung. Den schönen. Also der ist heute aus der Druckerei gekommen. Ich gebe euch einfach auch mal eins. Da habe ich jetzt aber allerdings nicht vorher gesehen, was da alles drin ist. Das werden wir selber sehen. Und man hat jetzt eben vorne editorial Inhaltsverzeichnis. Mhm. Da sind wir noch ein bisschen am Überarbeiten. Und dann kommt immer am Anfang was Stadtleben, also Wichtiges aus der Stadt. Und ich sehe einfach unten, wer hat es geschrieben. Das hat eben der Alexander Aschenbrenner geschrieben. Ich kann direkt auf den Beitrag, auch auf die URL springen. Okay. Wenn ich da einen Kommentar absetzen will, wenn ich weitere Bilder sehen will und so weiter. Also der ist jetzt nicht von uns geschrieben, der ist nicht von uns angestoßen, der ist einfach so auf die Webseite gekommen und wir haben mit denen dann den ins Heft übernommen. Okay. Stimmt auch, man sieht ja hier, dieses der Teaser, ja. Der wird auch im Web separat so eingegeben. Und hat eine bestimmte Länge, oder wie? Wir tun relativ wenig Längen begrenzen. Okay. Wir wollten sehen, wie weit man das flexibel halten kann, auch ohne Längenbegrenzungen, weil jede Begrenzung ist eine Einschränkung, ist eine Einschränkung und hält Leute tendenziell davon ab, Artikel zu schreiben. Okay. Ja, also man sieht, Themen sind dann innerhalb der Ressorts, die wir immer fest drin haben, natürlich schon variabel. Also wenn es jetzt Kultur geht, geht es jetzt hier teilweise dann um das Stubenhausener Blasorchester, das 30 Jahre alt geworden ist. Ja, aber gut, das will ich hier lesen. Genau, das da kenne ich noch den Franz, der vorne die Trompete spielt. Genau, geil. Und sieht auch eben sowas wichtig, also hier sind sogar zwei Menschen vorgestellt, einmal der Kulturamtsleiter und einmal, ich glaube, war sogar der Bürgermeister. Ja, Bürgermeister. Das sind einfach auch wichtige Themen. Ich möchte ja wissen vor Ort, was sind das für Leute, die mich regieren, mit denen ich das Geschehen in meiner Stadt beeinflussen. Okay, das ist das Layout hier. Aber dieser Joachim Meyer, der jetzt zum Beispiel diese beiden Artikel geschrieben hat, über Bastian Fuchs, Dr. Bastian Fuchs, Kulturreferent und den Bürgermeister. Habt ihr den angesprochen? Der Joachim Meyer ist in dem Fall sogar ein interner Mitarbeiter von uns, weil wir uns auch ganz bewusst vorbehalten, einige Artikel selbst zu schreiben. Und das sind genau diese. Ja. Jetzt nicht nur, weil es die Größen sind, sondern wir wollen den Kontakt zur Stadt, zu den wichtigen Leuten im Ort auch halten. Das ist auch von uns als Verlag eine wichtige Sache, dass man mit dem Bürgermeister in Kontakt hat, dass man mit den Kulturleuten einen engen Draht hat, dass sie ihm auch Informationen weitergeben. Ja. Weil wenn die wissen, das ist ein Medium, das ist mir positiv gestimmt, dann sagen sie einem auch mal, hey, schaut doch mal, das wäre was, worüber ihr berichten könntet, oder hier haben wir was, das wäre was für euch. Man muss einfach eine Beziehung aufbauen. Oder berichtet sogar vielleicht irgendwann selber. Genau. Ja. Nur so bekommt es auch Relevanz. Geht ihr denn aktiv zu auf Bürgermeister, Schulen, Musikschulen? Genau. Jetzt sehe ich hier einen Artikel Ratgeber Bauen und Wohnen. Ja, das ist... Die Jahreszeit für Umbaumaßnahmen und Renovierungsarbeiten. Das ist schnell erklärt. Wir müssen Geld verdienen. Geld verdienen wir durch Anzeigen. Anzeigenkunden wollen manchmal in einem gewissen Kontext stehen. Ja. Und deswegen gibt es gewisse Themen, die wir dauerhaft bedienen, wie Bauen und Wohnen oder man Wellness oder... Ja, aber jetzt sagt mir nicht, dass die Claudia Dörr, die hier schreibt, dass die auch noch Anzeigenkundin ist. Nee, das ist eine interne von uns. Okay. Also die Artikel schreiben wir selbst. Ihr setzt interne Leute auf Themen an, die sozusagen für Anzeigenkunden interessant sind, damit ihr die immer wieder sozusagen bringen könnt. Ja. Okay. Also im Idealfall, und das schaffen wir, ich würde mal sagen, in 40-50% der Fälle, können wir auch diese Themen mit lokalen, echten Themen besetzen. Ja. Also zum Beispiel gerade bei Landsberg, der Landsberger Autosalon. Ja. Da haben wir einen großen Berichterstatter drüber gegeben, wo dann auch die Autohäuser dranhängen. Das ist natürlich das Ideale, so wie man es haben will. Das ist ein lokaler Inhalt, der auch interessant ist für alle vor Ort, gleichzeitig mit auch auf dem Interesse über Anzeigenkunden stößt. Das muss man ganz klar sehen, das ist kein Non-for-Profit-Projekt. Ja. Wir müssen uns finanzieren, wir haben relativ viele Mitarbeiter inzwischen und das Geld kommt nur durch Anzeigen rein, weil das Magazin wird vor Ort einfach umsonst verteilt. Beziehungsweise auch verschickt. Verschickt, teilweise direkt in die Haushalte verteilt. Ja. Über Aussagestellen, also wir haben da einen Mix aus verschiedenen Maßnahmen. Ja, dieses ganze schöne Web 2.0 Projekt, was da gerade im Netz sich ausbreitet als myheimat.de, finanziert sich nur dadurch, dass es ein Printmagazin gibt und da ordentlich Anzeigen geschaltet werden. Wir haben im Web ein paar Anzeigen, aber es ist im Verhältnis zum Umsatz vernachlässigbar. Ja. Und insofern würden wir uns auch kaum als Web 2.0 Projekt betrachten. Ja. Sondern wir benutzen intern den Begriff Print 2.0. Okay. Weil wir genau diese Verknüpfung aus Web und Print als das ausschlaggebende Merkmal sehen. Würden wir einen Artikel daraus schreiben, wir würden Print 2.0 drüber schreiben, oder? Wir würden es auf jeden Fall diskutieren. Nein? Gern. Soll ich nochmal ein Fläschchen aufziehen? Schon, oder? Ja. Wollen wir mal? Gerne. Würdet ihr noch ein Brot? Ich habe noch ein bisschen Käse, habe ich noch da. Ja. Ein bisschen was würde ich noch essen, ja. Aber das ist echt faszinierend. Das ist, und ihr kommt mit den Anzeigen, die ihr verkauft, auch hin, dass ihr richtig Geld verdient. Also ihr seid ein profitables Unternehmen oder seid ihr noch so in der Phase, wo ihr noch Kapital zuschießen muss, dass es funktioniert? Nee, sind wir nicht. Also wir sind... Ich möchte mich jetzt nicht in Fallspekulationen reinhalten. Ich glaube, wir sind 16 feste Mitarbeiter inzwischen, die alle aus dem laufenden Betrieb bezahlt werden. Okay. Also unsere Strategie ist im Moment einfach zu wachsen, auszubauen, reinvestieren. Also wir versuchen jetzt nicht jetzt Gewinn zu maximieren für die Gesellschafter der Unternehmung, sondern versuchen einfach das Geschäft so schnell und so intensiv wie möglich aufzubauen. Man kann das nur machen, wenn die Leute wirklich einfach aus eigenem Antrieb mit reinarbeiten. Also wenn ich jetzt einen nationalen Titel mache, würde es vielleicht anders aussehen. Max zum Beispiel, die Zeitschrift hat, macht ja was Ähnliches. Mhm. Nicht das ganze Heft, den sie generiert, aber die nimmt aus einer Flickr-Community, die sie selbst gemacht hat, nehmen sie die Bilder raus und tun sie rein. Das kann man zu Recht auch ein bisschen als Rip-Off sehen, meines Erachtens, weil da wirklich bezahlter Inhalt von Fotografen ersetzt wird durch umsonst Inhalt von Fotografen. Und es ist immer noch legitim, also ich möchte denen gar nichts vorwerfen, weil es ist eine Tendenz, die ich einfach sehe im Web, wo ich mich als Firma darauf einstellen muss. Mhm. Und wenn die immer noch Leute finden, die das machen, dann ist es legitim. Also ich möchte mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster legen und sagen, bei uns geht es nicht anders. Es ist schlichtweg die einzige Möglichkeit, wie man in dem örtlichen Sektor so ein Modell fahren kann. Mhm. Wir haben ja verschiedene Verteilmethoden, es gibt Auslagestellen. Wenn es jemand an einer Auslagestelle aktiv mitnimmt, dann wird es in der Regel von, laut unserer Untersuchung, 2,5 Personen gelesen. Mhm. Wenn es in der Briefkastenverteilung ist, sinkt der Wert natürlich, weil es immer Leute gibt, die es ungesehen einfach ins Altpapier mit reinfallen lassen oder die, wo es der Mann aussortiert, die Frau wird es lesen. Also es gibt da gibt es Effekte, die man nicht so sehr unter Kontrolle hat wie an der Auslagestelle, weil da entscheidet sich die Person, nehme ich es nicht mit oder nehme ich es nicht mit, und wenn sie es mitnimmt, schaut sie in der Regel einfach rein und liest es. Mhm. Weil ich gerade nochmal durchgeblättert habe, ein großer Rubrikenanteil fehlt mir, das sind so die Geburtstags- und Glückwunschanzeigen. Das ist doch mit Sicherheit ein Markt, wo gerne Geld ausgegeben wird und den ihr vielleicht auch angraben könntet. Es ist was wir schon länger in Planung haben oder was wir länger überlegen, wo wir aber noch nicht einfach so umgesetzt haben. Mhm. Weil das dauert nochmal oder es ist nochmal ein ganz neues Feld, das man aufbauen muss. Das wird kommen, aber da sind wir noch dran. Okay. Das wollen wir auch technisch eben umsetzen, das soll jetzt nicht nur rein... Es müsste eine Plattform geben, wo ich das Bild hochladen kann, den Text wahrscheinlich, ne? Genau. Das ist 1A. Ja, also das genau, da sind wir, da möchten wir irgendwie, das muss stabil aufgestellt sein und da möchten wir keine Übereilung. Wir haben auch einen Kleinanzeigenmarkt schon fertig entwickelt, eigentlich in der Schublade, den wir noch nicht online stellen. Mhm. Weil wir den eigentlich dann nur machen wollen, wenn wir denken, dass es so ausgereift ist, dass es zum Konzept passt. Ja. Man muss immer schauen als kleines Unternehmen, dass man sich fokussiert. Ja. Auf die Dinge, die wichtig sind, und wenn man anfängt, von Anfang an so ein Gemischtwarenhandel zu sein, dann ist es ein bisschen schwierig. Gibt es ähnliche Konzepte? Es gibt sicherlich in vielen Bereichen ähnliche Konzepte. Also wir sind auf keinen Fall konkurrenzlos. Es wäre auch schade, wenn es so wäre, oder es wäre schlimm, wenn es so wäre, weil das würde darauf hindeuten, dass wir auf dem Markt sind, der keiner ist. Ja. Es muss man einfach immer so sagen, keine Konkurrenz zu haben, ist in der Regel ein schlechtes Zeichen. Ja. In der Verknüpfung, so wie wir das machen, gibt es eher weniger Portale. Also es gibt von der Rheinischen Post zum Beispiel das Opinio, ja, wo man schreiben kann, wo auch immer in der Zeitung ein kleiner Anteil davon im Print ist. Es gibt auch bei neon.de sehr viele Leute, die schreiben, wo auch meines Erachtens, ich bin jetzt kein so aktiver Neon-Leser, also ich kaufe es mir ab und zu, aber so genau verfolge ich es nicht, glaube ich, die veröffentlichen ab und zu auch schon gute Artikel im Heft. Ja. Also es gibt in vielen Bereichen Anleihen, ähnliche Konzepte. Es gibt in den USA sehr, sehr viele Portale, die versuchen, Bürgerjournalisten für nationale Projekte, internationale Projekte oder lokale Projekte zu gewinnen. Also die sprießen im Moment wie die Frühlingsblumen gerade im Moment aus der Erde. Also es ist wirklich erstaunlich zu sehen, was da läuft. Aber von denen hat, zumindest so wie wir es jetzt sehen, fast keiner wirklich eine Printpublikation hinten dran. Okay. Was man sehen muss, du hast gesagt, das ist eine Methode, wie kann man nicht aus User-Generated Content Geld machen. Man muss aber auch sehen, ich habe diesen Printtitel hier dran und der kostet massiv Geld. Also wenn ich in Internet Dimensionen denke, dann ist das ein Kostenfaktor, der Wahnsinn ist, ja. Weil im Internet Inhalte zu verbreiten, ist halt Kosten sehr, sehr gering. Printmäßig Informationen zu verbreiten, ist sehr, sehr teuer. Ich habe noch eine zentrale Frage. Eine zentrale, gerne. die in dem Umfeld. Toll, seit einer Stunde nicht, kommst du nicht auf diese Frage, jetzt kommst du noch. Seit einer Stunde. Wie fühlt man sich da? Ja, wie fühlt man sich da? A. B. Ich überlege mir seit Stunden irgendwelche Fragen, mir fallen keine ein. Nee. Eine journalistische Frage muss ja in dem Umfeld auch kommen. Gerne. Inwieweit seid ihr unabhängig? Weil du hast vorhin erzählt, im Endeffekt kann jeder irgendwelche Anzeigen bei euch buchen und gleichzeitig als Autor auftreten. Also sprich, es könnte sein, die Automarke XY von nebenan macht eine Anzeige und schreibt gleichzeitig noch einen Testbericht über irgendeine Marke, die sie verkaufen. Auf eine ganz einfach zu beantwortende Frage. Okay. Vielleicht habe ich sogar auch irgendwo hier ein Beispiel mit dabei. Es gibt die schöne Form der PR-Veröffentlichung. Ach, die gibt's? Die gibt's es und die gibt es auch im Magazin, vielleicht ist sogar da eine drin, ich schaue es gerade hier. Und ist auch als solche gekennzeichnet? Die ist als solche gekennzeichnet, da lassen wir uns auf gar keine Experimente ein. Schade. Nee, also da sind wir. Dann wirkst du mich ja jetzt gleich an. Hier. Okay. Anzeige. Da ist einfach. Wir wollen da transparent sein, offen sein. Es gibt viele Konkurrenten, die das Ganze nicht kennzeichnen. Gerade Wochenblätter haben eine ganz große Stärke darin, das Wort Anzeige nicht einzusetzen. Weil sie wenn vielleicht, weil sie denken, das ganze Ding ist eine Anzeige, dann muss ich es auch nicht noch bei jedem Artikel dran schreiben, dass der gezahlt wurde. Ja. Ja. Aber wir wollen schon sehr klar eine Trennung von redaktionellen und Anzeigen verbundenen Inhalten haben. Okay. Aber ihr nehmt auch gerne solche Inhalte. Ja, wir nehmen sie gerne, weil sie A, bezahlt sind und weil sie B, nicht nur unbedingt jetzt überblättert werden, sondern viele lesen das auch wirklich gerne. Genau, es gibt es öfters so ein Ratgeberrecht. Ich glaube, da war auch jetzt in Hausen einer drin. Ratgeberrecht, Nachbarschaftsschreiben. Genau. Eben, aber das ist ja was, wir schreiben. Eingetragene Lebenspartnerschaften. Das für Stromhausen sind eingetragene Lebenspartnerschaften wahrscheinlich ein ziemlich so ein Cutting Edge. Ja, aber man muss sich, ich komme ja auch nicht aus einer Kleinstadt, aber ich habe mich inzwischen sehr stark in diesen Kontext eingelebt. Und die Rechtsanwälte, die da schreiben, die sind ja auch bekannt vor Ort. Ja. Und der Inhalt wird entweder dadurch interessant, dass mich das Thema interessiert, oder ich kenne den Menschen, der das schreibt. Lokalpolitische Themen, also irgendwelche, keine Ahnung, Lokalparteien, die hier politische Meinungen veröffentlichen, könnte ja auch einseitig, ob es gefährlich wird, steht jetzt mal nicht zur Debatte, aber zumindest einseitige Berichterstattung sein. Wie wirkt ihr dem entgegen? Wir haben eine ganz einfache Antwort darauf, wir sind ein Monatsformat. Mhm. Politische Inhalte in einem Monatsformat sind schwierig. Weil man tagesaktuelle politische Themen einfach nicht bringen kann, weil die vor 2 Wochen in der Tageszeitung erschienen sind. Ja. Ja, wenn ich die dann 2 Wochen später nochmal bringe, dann ist der Informationsgehalt schwierig. Ich meine, gut, aber jetzt in so einer kleinen Community oder in so einer kleinen Stadt, da werden ja Themen Schulumbau ja, nein, Zebrastreifen ja, nein, Zone 30 ja, nein, länger diskutiert als wochenaktuell. Also von daher ja durchaus denkbar. Klar, also es kommt vor, also politische Themen sind bewusst nicht der Schwerpunkt des Magazins. Also behaltet ihr euch auch vor, da ein Gleichgewicht dann zu schaffen in der Redaktion? Das behalten wir schon auch vor. Also wie gesagt, wir haben nicht den Anspruch oder das Ziel, dass wir wahllose, willkürliche Inhalte in dem Magazin veröffentlichen. Das ist was man einfach nicht machen kann. Ja, ja, eben. Also das ist, dafür eignet sich das Printformat nicht. Ich muss in dem Printformat eine klare Struktur haben, ich muss im Printformat wissen, was ich reinschreibe, ich muss eine ausgewogene Auswahl reinholen. Deswegen bieten wir auch inzwischen, weil diese Auswahl gar nicht so trivial ist, gerade wenn ich eine sehr hohe Offenheit habe gegenüber den Lesern, dass sie mitschreiben können, ist der nächste Schritt, dass ich sage, ihr könnt nicht nur mitschreiben, ihr könnt auch selbst die Artikel weiterhin mit aussuchen. Das ist der logische nächste Schritt, an dem wir jetzt gerade dran sind und der bald auf die Webseiten kommen wird, dass jeder die Möglichkeit hat, einzelne Artikel fürs Print vorzuschlagen. Mhm. Und dann auch zu sehen, welche Artikel kommen jetzt rein, aufgrund von welchen Kriterien kommen sie rein. Aber ihr werdet doch immer so eine Juryfunktion vorbehalten, oder? Klar, also wir haben die Schlussredaktion oder die Schlussauswahl liegt bei uns. Dann würde ich sagen, danke fürs Tischthema. Herzlichen Dank. Ich danke für Speis und Trank. Ja. Hat mich sehr gefreut. Kommst du in einem Jahr? Das war Tischthema. Zu Tisch saß Dr. Matthias Möller. Auf Einladung von Thomas Escher und Lukas von Quinner. An einem Münchner Tisch. Am 15. März 2007. Mehr unter www.tischthema.tv.